Dialog 2. Sagen Sie, es gibt hier doch einen Markt für baskische Spezialitäten? Ja, im nächsten Ort. Mittwochs und samstags. Ach so. Und wo ist ein Supermarkt? Der ist im Zentrum. Da finden Sie auch eine Apotheke und die Post. Wann sind die Geschäfte geöffnet? Von 9 bis 14 und von 16 bis 22 Uhr. Außer am Sonntag. Und wo gibt es Telefonkarten? In jedem Tabakladen.